chouette, les champions de la canette, ils se prennent pour les athlètes, pour aller faire la fête. Tous ces mecs en goguette et ces nanas coquettes, il leur manque la raquette, la sueur et la serviette. Et quand tu les arrêtes pour leur taper une cigarette, ils se prennent tout de suite la tête, couronnés de leur casquette. Ils te montrent à la sauvette leurs culottes de survette, les cums et les gisquettes, leurs culottes de survette. Choking goes to door, choking goes to beer, choking goes to go, choking goes to beer, choking goes to blow, choking goes to beer, choking goes to blow, choking goes to beer, choking goes to door, choking goes to beer, choking goes to go, choking goes to beer, choking goes to blow, choking goes to beer, choking goes to blow, choking goes to beer. Die wohnen am Gemeindebau, wo ich hinschau, grau in grau. Ich glaub, ich hab eine Depression, doch ich leb jetzt meine Vision. Ich kauf mir graue Jogginghosen, die neue Marke für die Hodenlosen. Dumm im Wutquarter, so das war's vom Rap-Doktor. Der Rap-Doktor checkt Wodka, Wodka, Bull und Cola weiß. Ich auf mich auf ey und auf ein Cola-Scheiß. Trotz meine Macken, Jogging, Hosen-Style. Die Mädels auf der Tanzfläche, alle halben Nacht. Der Schweiß tropft und jeder kackt ab. Jogginghosen dort, Jogginghosen hier, Jogginghosen wo, Jogginghosen hier, Jogginghosen blau. Ich kenn die Monika, Veronika und Angela. Ich schau auf fernere Hosen, was für ich da? Keine Leggings, keine Hosen, ist nur schierer Stoff. Alkimglas, Tunnelblick, nackte Stars, ungeschminkt. Mask und Joker, das passt am gut, Fleisch erbockt, Kebab schon. Du kannst nur Depper schon, beim fetten Sound, von Rapper Flow, weil jetzt genau, der fette Frau, beim Rapper Bond, in Dexter Kahn.